Fünftes Kapitel: Das Rätsel der Evangelien als Literaturform. Für unsere große Beweisführung, dass alle vier Evangelien der systematischen Aktion einer mittelalterlichen Genossenschaft gelehrter Männer ihren gemeinsamen Ursprung verdanken, ist nicht nur der Inhalt dieser Schriften, sondern auch ihre literarische Form von Bedeutung. Wir stellen darum das Formproblem in den Mittelpunkt dieses Kapitels. Um eine Frage zu beantworten, die sowohl den theologischen Verteidigern als auch allen bisherigen Leugnern der Geschichtlichkeit Jesu viel Kopfzerbrechen verursacht hat, treten wir noch einmal nach außen an die Evangelien heran. Die Unterfrage weist eine formale und inhaltliche Seite auf. In formaler Hinsicht lautet das neue Problem: Wie erklärt sich die eigenartige literarische Form der urchristlichen Schriftenerzeugnisse, die den Namen Evangelien führen? Diese Schriften fallen nämlich völlig aus dem Rahmen des sonstigen urchristlichen Literaturbestandes. Sie liegen wie erratische Blöcke fremd und einsam im Gelände ihrer angeblichen Zeitgenossen. Im Folgenden wollen wir dieser Frage nachgehen und zuerst zur Kenntnis nehmen, was die Verteidiger des historischen Jesus über die eigenartige Stellung ermittelt haben, welche die Evangelien als schriftstellerische Gattung in der allgemeinen Literaturgeschichte ihrer angeblichen Entstehungszeit einnehmen. Wir lassen also vorläufig wieder besseres Wissen die ererbte Voraussetzung der Anhänger der Geschichtlichkeit Jesu gelten: Die Evangelien seien Schriften aus dem Urchristentum. Zu welcher Literaturgattung sind nun die Evangelien als Form Ganzes zu rechnen? Einen ersten Anhaltspunkt bietet die Unterfrage: Zu welchem Zweck haben die Evangelisten jene Bücher des Neuen Testamentes geschrieben, die mit dem Sondernamen Evangelien bezeichnet werden? Wenigstens ein urchristlicher Evangelist ist so freundlich, uns ausdrücklich den Zweck anzugeben, den er mit seiner Schrift verfolgte. Lukas spricht sich in der Vorrede seines Evangeliums seinem Gönner Theophilus gegenüber wie folgt aus: Ich habe mich entschlossen, nachdem ich alles Geschehen von vorn an sorgfältig erkundigt habe, es dir, hochgeehrter Theophilus, der Reihe nach niederzuschreiben. Lukas will also eine wahre Geschichte des Lebens Jesu aufzeichnen, so muss man seine Worte verstehen. Er will sich, das bezeugt seine Mitteilung an Theophilus klar genug, als Biograf betätigen. Wahrheitsgetreue Erinnerungen vom Leben und Wirken Jesu zu überliefern, ist seine schriftstellerische Absicht. Diese Absicht wird dadurch nur kompliziert, aber keineswegs aufgehoben, dass seine Memoiren erbaulichen Zwecken bzw. den Bedürfnissen der Katechese, Mission und Apologetik dienen sollen. Auch dass seine Biografie höchst lückenhaft und überhaupt schlecht ausgefallen ist, ändert nichts an der Sache. Und ebenfalls die anderen Evangelisten wollen, wenn sie das auch nicht extra hervorheben, dasselbe mit ihren Schriften bezwecken wie Lukas, der Mit- und Nachwelt Kunde von Jesus, von seinen Taten und seinen Lehren geben. Natürlich gleichfalls mit dem praktischen Endzweck, die Gemeinde zu belehren und zu erbauen. Als charakteristisches Moment der urchristlichen Schriftstellereigenart hebt sich somit die Endabsicht heraus, durch Geschichte zu erbauen und zu werben. Somit wären die Evangelien hinsichtlich ihrer formalen Literaturzugehörigkeit als geschichtliche Erinnerungen, als Memoiren anzusprechen und in Vergleich zu setzen etwa mit der gleichzeitigen griechischen Biografieliteratur volkstümlicher Art, wie sie zum Beispiel in Xenophons Memorabilien oder im Werke des Philostrates Apollonius von Tana vorliegen. Und tatsächlich nannte ja schon der altchristliche Apologet Justin die Evangelien Erinnerungen. Gegen eine derartige Klassifizierung der Evangelisten als Memoirenschreiber erheben neuestens besonders die Formgeschichtler Einspruch, und das mit Recht, wenn auch ihre Grundhypothese vom vorgeformten mündlichen Evangelium, wie wir wissen, haltlos ist. Ihre Behauptung, die Evangelisten hätten sich lediglich als naive Sammler und Zusammensteller einer bereits mündlich vorgeformten Jesusüberlieferung betätigt, sich also schriftstellerisch mehr passiv als aktiv verhalten, scheitert schon daran, dass jede literaturkritische Untersuchung, man denke nur an die sorgfältig angebrachten absichtlichen Widersprüche, eine außerordentliche Aktivität der einzelnen Evangelisten erkennen lässt. Aber die Formgeschichtler sind insofern im Recht, als sie sich weigern, die Evangelienschreiber als wirkliche Biographen gelten zu lassen, die sich die schriftliche Fixierung einer wahrheitsgetreuen Überlieferung zur Aufgabe gemacht hätten. Die Werke strafen nämlich die Evangelisten hinsichtlich ihrer historischen Absicht Lügen. Dass selbst der evangelische Historiker par excellence, der gute Lukas, den Mund überreichlich vollgenommen hat, als er feierlich ankündigte, er wolle als selbstständiger forschender Biograf arbeiten, ist eine Erkenntnis, die längst vor den Formgeschichtlern gewonnen wurde. Zwar erweist er sich als ein sehr geschickter und höchst aktiver Erzähler und Gestalter in rein formaler Hinsicht. Überall sehen wir ein bewusstes Schalten, eine sorgfältige Überlegung bis ins Einzelne hinein. Aber K.L. Schmidt kommt aufgrund seiner gründlichen Untersuchungen des chronologischen Rahmens auch bei dem tüchtigen Lukas zu dem vernichtenden Ergebnis: Der Prolog tut so, als ob der Autor gerade darin, in der Genauigkeit und in der Reihenfolge der Ereignisse, etwas Besonderes biete. Doch auf Schritt und Tritt haben wir ihm nachrechnen können, wie er nicht etwa über Markus hinaus aufgrund einer besonderen Tradition neue chronologische und topografische Momente in die Geschichte Jesu einführt, sondern wie er in seinem Bestreben, einen besseren Zusammenhang herzustellen, aufgrund von Psychologie und Logik den Markus-Aufriss abändert. Für Lukas als Biographen und Historiker, der er doch sein will, bedeutet das wahrlich kein Lob, weil er sich ja eine bessere Ordnung der Ereignisse ausgeklügelt hat. Vom angeblichen Nachforschen hinsichtlich des tatsächlichen Verlaufes der Geschichte Jesu bemerkt man keine Spur bei diesem Wahrheitsforscher. Seine Arbeit entpuppt sich als reine Schreibtischangelegenheit und besteht darin, die Chronologie des Markus zu zertrümmern und dann die Bruchstücke aufgrund von Psychologie und Logik, das heißt völlig willkürlich, neu zusammenzusetzen.